Begleitet von knapp 10-minütigem Applaus zeigte sich Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier Mittag mit einem strahlenden Lächeln, nachdem er seine entscheidende Rede nach etwas mehr als einer Stunde beendet hatte. Aller Umfragewerte und dem Ergebnis von 20,8% bei der Europawahl zum Trotz. Die SPD könne nur überzeugen, wenn sie von der Notwendigkeit einer neuen Politik überzeugt sei, von der Tradition der Partei und davon, dass das Soziale und das Demokratische die Richtschnur für die Zukunft seien. Der 27. September ist das entscheidende Datum. An diesem Tag, da geht es um die Richtung in unserem Land, nicht nur für 4, sondern für die nächsten 10 Jahre. Ich will Kanzler aller Deutschen werden, liebe Genossinnen und Genossen. Überzeugen will die SPD mit ihrem beschlossenen Wahlprogramm. Senkung des Eingangssteuersatzes von 14% auf 10%, Erhöhung des Spitzensteuersatzes von 45% auf 47% ab einem Jahreseinkommen von 125.000 Euro, Börsenumsatzsteuer, verstärktes Vorgehen gegen Steuerhinterziehung, allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn, Festhalten am Atomausstieg, Investitionen in die Bildung und keine Studiengebühren. Das sind einige der Kernpunkte der Pläne unter dem Motto »Sozial und demokratisch anpacken für Deutschland«. Und vom Erfolg ist der Kanzlerkandidat überzeugt. Wir haben die richtige Antwort auf die Krise. Ich bin fest davon überzeugt. Wir haben das richtige Programm für die Zukunft unseres Landes. Und noch mehr bin ich davon überzeugt, Deutschland braucht eine starke Sozialdemokratie. Deutschland braucht einen sozialdemokratischen Bundeskanzler. Gemeinsam schaffen wir das. Wir wollen und wir werden gewinnen. Ich danke euch, liebe Genossinnen und Genossen. Seinen Optimismus zog der Außenminister vor allem aus dem Erfolg der Arbeit der SPD in der Großen Koalition, der aus seiner Sicht deutlich zu erkennen sei. Als Beispiele nannte er den Kinderbonus, die Abwrackprämie oder das Vorgehen in Sachen Opel. Er forderte die Genossinnen und Genossen auf, ab diesem Sonderparteitag rauszugehen, um alles für einen Wahlerfolg zu tun. Einen Erfolg, den CDU, CSU und FDP nicht feiern sollten. Schwarz-Gelb darf auch deshalb keine Mehrheit haben, weil die Ideologie, die uns in diese Krise geführt hat, liebe Genossinnen und Genossen, doch nicht die Antwort auf diese Krise sein kann. Das kann doch nicht sein. Auf persönliche Angriffe verzichtete Frank-Walter Steinmeier weitestgehend. Der Name des Bundeswirtschaftsministers Karl Theodor zu Guttenberg kam an diesem Sonntag nicht über seine Lippen. Vielmehr betonte er die Unterschiede zu CDU und CSU und zur Rolle der amtierenden Regierungschefin. Die Union, die ist heute so, morgen so. Mal Rüttgers, mal Merz, mal ungefähr. Es gibt da, liebe Genossinnen und Genossen, auf der Bestsellerliste ein Buch. Das heißt, hat den Titel »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Das, liebe Genossinnen und Genossen, das ist das Kursbuch von Frau Merkel und Horst Seehofer. Eher zurückhaltend gab sich Finanzminister Peer Steinbrück und bezog sich vor allem auf das Thema Wirtschaftskrise. Doch auch seine Kritik zielte in Richtung der politischen Gegner. Die anderen wollen den kaputten Wagen polieren und wollen eigentlich so weitermachen wie bisher. Während wir sagen, wir brauchen eine Veränderung, wir brauchen eine neue Balance in dieser Gesellschaft. Der Parteivorsitzende Franz Müntefering erinnerte an die früheren SPD-Kanzler Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Mit ihnen sei Deutschland bisher gut gefahren. Darauf stütze sich seine Hoffnung. Die Sozialdemokraten haben klaren Kopf und heißes Herz. Wir machen einen Wahlkampf um das Kanzleramt mit Frank-Walter Steinmeier als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Falls die SPD in der nächsten Legislaturperiode regieren sollte, dann sei eine große Koalition der Ausnahmefall, so steht es auf der letzten Seite des Wahlprogramms. Ein Bündnis mit der Linkspartei und eine Minderheitsregierung, die von der Linkspartei geduldet wird, schließen die Sozialdemokraten darin aus.